Bundesinnenminister Thomas de Maizière und sein französischer Amtskollege Bernard Cazeneuve haben in Berlin über Wege aus der Flüchtlingskrise beraten. Dabei forderten sie eine gemeinsame europäische Asylpolitik. Janina Lückhoff. Die EU müsse außerdem schneller arbeiten, als sie es bislang getan habe, machte de Maizière deutlich. Er und Cazeneuve forderten, dass bis Ende des Jahres in Italien und Griechenland sogenannte Hotspots errichtet werden. Dabei handelt es sich um Aufnahmezentren, in denen Flüchtlinge registriert und auf die EU-Staaten verteilt werden sollen. Außerdem müssten die Asylregeln in Europa harmonisiert und eine europäische Definition dessen erarbeitet werden, was sichere Herkunftsstaaten sind. Am Montag wird Bundeskanzlerin Merkel den französischen Präsidenten Hollande in Berlin empfangen. Auch dann steht das Thema Flüchtlinge wieder auf der Tagesordnung. Zunehmend aggressive, hasserfüllte und geschmacklose Beschimpfungen gegen Flüchtlinge finden sich vorrangig, aber nicht ausschließlich, im Internet. Beflügelt Hetze gegen Asylbewerber die Politik von Populisten? Dazu sagte die Vorsitzende der AfD, Frauke Petri, heute früh im Deutschlandfunk. Sagen wir mal, dass eine offene Diskussion dazu beiträgt, auch die Sprache ernst zu nehmen. Und genau das tun all diejenigen Politiker nicht, die den Menschen weiterhin vorgaukeln, wir redeten hier nur über Flüchtlinge. Und dann kann man auch verstehen, warum Bürger wütend werden. Und da nützt es nichts, den Bürgern zu sagen, dass alles problemlos funktioniert, wenn man vor Ort sehen kann, dass es genau das nicht tut. Vor allen Dingen, wenn die Zahlen in der Form anwachsen. Dass wir uns ethnische Konflikte nach Deutschland holen, wenn Asylbewerber auf engstem Raum zusammenleben müssen, zum Teil auch unter hygienisch und damit auch gesundheitlich sehr bedenklichen Bedingungen. Das muss keine Äußerung von der AfD sein. Dafür können Sie in jede Erstaufnahmeeinrichtung gehen, um die Realität zu sehen, in der solche Konflikte tagtäglich stattfinden. Und diese totzuschweigen ist doch wahrscheinlich kein besserer Ansatz, um sie zu lösen. Frauke Petri, die Vorsitzende der Alternative für Deutschland. Griechenland steht vor Neuwahlen. Regierungschef Alexis Tsipras hat am Abend seinen Rücktritt eingereicht. Pascal Lechler. Weder der griechische Präsident noch Tsipras haben bislang ein Datum für die Neuwahlen genannt. Zuvor war aber in Regierungskreisen der 20. September genannt worden. Der Verfassung nach wird Griechenland bis zu den Wahlen von einer Interimsregierung unter der Leitung eines Richters geführt. Die Schuld an seinem Rücktritt gab Tsipras den Abweichlern in seiner Syriza-Partei. Der linke Flügel hatte ihm in der vergangenen Woche bei der Abstimmung über das dritte Hilfspaket die Gefolgschaft verweigert. Mit den Neuwahlen will Tsipras offenbar versuchen, die Machtfrage in seiner Partei zu klären. Der FDP-Europapolitiker Alexander Graf Lambsdorff erwartet eine schwierige Situation für Tsipras nach einer möglichen Wiederwahl. Lambsdorff sagte am Morgen in dieser Sendung, das wird sehr stark vom Wahlergebnis abhängen, aber das wird auch davon abhängen, wie seine eigene Partei sich aufstellt jetzt im Vorfeld dieser Wahl. Die in der Syriza noch einmal linksextremeren Kräfte um Lafazanis sind ja offensichtlich dabei, sich separat zu organisieren, selbst in die Wahl zu gehen. Zusammen mit den sehr starken Kommunisten in Griechenland haben wir also ein linksextremes Lager. Wir haben auf der anderen Seite die neue Demokratie, die Konservativen. Und wir sehen dann in den Augen des griechischen Wählers eine große Ähnlichkeit in der Mitte des politischen Spektrums. Das kann dazu führen, dass die Extreme gestärkt werden. Und dann haben wir keinen pflegeleichteren Ministerpräsidenten Tsipras, sondern einen, der von rechts und von links stark unter Druck steht. Der FDP-Europapolitiker Alexander Graf Lambsdorff. Die Vizefraktionschefin der Linken Sarah Wagenknecht hat den Euro als Gemeinschaftswährung erstmals offen in Frage gestellt. Christoph Prössel. Wagenknecht sagte der Tageszeitung Die Welt, es zeige sich einfach, dass der Euro nicht funktioniere. Die Gemeinschaftswährung erzeuge immer größere Ungleichgewichte. Am dramatischsten zeige sich das bei Griechenland, sagte die künftige Fraktionschefin. Wagenknecht spricht damit aus, was innerhalb der Partei seit einiger Zeit diskutiert wird. Es gehe um die Frage, welchen Spielraum eine Politik jenseits des neoliberalen Mainstreams im Rahmen des Euro habe oder ob das gesamte Währungssystem in Frage gestellt werden müsse. Vertreter aller Parteien würdigen den verstorbenen SPD-Vordenker und Friedenspolitiker Egon Bahr, etwa der frühere Hamburger Bürgermeister Klaus von Donani, SPD, der heute Morgen hier im Deutschlandfunk die Bedeutung Bahrs für die deutsche Wiedervereinigung herausstellte. Das Neue bestand darin, sich nicht zu scheuen, mit jemandem zu reden, dessen völlig andere politische und auch geostrategische Einstellung man sehr wohl erkannte. Und man wusste, dass diese Leute uns im Kern nicht wohl wollten. Und dennoch wollte Egon Bahr und wollte Willy Brandt mit diesen Leuten reden, um eben Schritte voranzumachen. Und es hat sich natürlich am Ende auch sehr bewährt.